Totgesagte leben eben doch gelegentlich länger. Nachdem 1980 die charismatische Figur Bob Marley gestorben war, wurde dem Reggae das schnelle Ende prophezeit. Vor allem die Medien verbreiteten die mehr, dass die Musik, die dereinst von der Karibikinsel Jamaika den Siegeszug um die Welt angetreten war, keine Zukunft mehr habe. Sicher, Anfang der 80er Jahre wurde es still und stiller um den Reggae, zumal weit und breit kein Künstler in Sicht war, der in die Fußstapfen des King of Reggae treten konnte. Keiner, der Bob Marley als Galions- und Identifikationsfigur ablösen, geschweige denn ihn als Sprachrohr der Unterdrückten dieser Welt beerben konnte. Doch der Reggae lebt auch ohne Medienaufmerksamkeit und sein Nachfolger, der computerisierte Ragga, auch Dancehall-Reggae genannt, ist heute kurz davor, die Welt zu erobern und sich so stark zu präsentieren wie der Reggae zu Bob Marleys Lebzeiten. Zwar war bis zur Mitte der 80er Jahre der Massenappeal weg, doch Reggae wurde weitergespielt, gesungen, produziert und vor allem gehört und dazu getanzt. Besonders in den Ländern Afrikas, die sich damals in Aufbruchstimmung befanden, etwa Nigeria, die Elfenbeinküste, Zaire oder Südafrika, erreichte Reggae, auch von einheimischen Musikern gespielt, ungeahnte Popularität. Schließlich hat diese Musik besonders starke Wurzeln in afrikanischen Traditionen. Nahezu alle wichtigen damaligen Reggae-Acts aus Jamaika tourten durch Afrika. Und in den lokalen Hitlisten waren meist mehr als die Hälfte der Top-10-Titel Reggae-Nummern. Häufig auch von einheimischen Gruppen, wie beispielsweise Alpha Blondie an der Elfenbeinküste oder Touré Kunda im Senegal. Auch im westlichen Europa gab es trotz aller Unkenrufe nach wie vor zahlreiche Anhänger und eine Szene, die sich mehr im Untergrund abspielte. Bei den nur noch sporadisch durchgeführten Reggae-Konzerten und Tourneen wunderten sich die Veranstalter immer wieder über die immense, doch unerwartete Kartennachfrage. Zudem formierten sich in den frühen 80er Jahren bei uns die ersten deutschen, teilweise sogar auch deutsch singenden Reggae-Bands. Zum Teil, bedingt durch die zahlreichen Einwanderer aus Jamaika, entstanden an der Ost- und Westküste der USA rege Reggae-Szenen. Und einige jamaikanische Top-Bands aus der großen Ära des Reggae in den 70er Jahren ließen sich dort nieder und sorgten mit ihren Platten und Tourneen dafür, dass die Popularität des Reggae dort nicht abriss. Und dazu gehörte auch die Gruppe Third World, die ihre Zelte in Jamaika abbrach und ihre Aktivitäten in die USA verlegten. Oh, girl, can't stop moving. The rhythm of the rule. Bedingt durch das Interesse am Reggae in den USA begannen so ab Mitte der 80er Jahre auch wieder die europäischen Musikmedien aufmerksam zu werden und im verstärkten Maße Notiz zu nehmen. Es blieb ihnen auch kaum etwas anderes übrig, denn immer häufiger tauchten vereinzelte Reggae-Titel in den internationalen Hitparaden auf. Darunter auch posthum veröffentlichte Bob Marley-Titel wie One Love, People Get Ready oder zuletzt 1992 Iron Lion Zion. Doch daneben hatten mehr und mehr jene Sänger und Bands Erfolg, die auf die quasi religiös verbrämten Texte des früheren sogenannten Roots-Reggae verzichteten, die von weißen Mittelstandsjugendlichen ohnehin schwer nachvollziehbar waren und die durch solche Texte ersetzten, die sich auf die poppig belanglosen Komponenten konzentrierten. Die vorhin gehörte Gruppe Third World hatte in den letzten 8 Jahren genauso wie Altstar Jimmy Cliff ein paar Top-10-Erfolge weltweit. Und auch Bob Marleys Sohn Ziggy kam zu internationalen Ehren. Anfänglich als bloßer Abklatsch seines Vaters belächelt, gelang ihm nach und nach der Schritt in die Eigenständigkeit. Er reicherte seinen Reggae mit neuen modernen Elementen aus Hip-Hop und House an und wurde eine feste Größe im internationalen Reggae-Geschehen. Genauso wie die jamaikanische Gruppe Black Uhuru, die noch in den 70er Jahren, also zur Boomzeit, immer im Schatten der Großen wie Bob Marley, Burning Spear, Peter Tosh oder Jimmy Cliff gestanden hatte. Mittlerweile, nach mehreren Umformierungen wieder in der Originalbesetzung, ist Black Uhuru weltweit die meistgefragte Band, gleichermaßen ein sicherer Konzertfüller wie Plattenumsetzer. Und dann gibt es ja noch UB40, jene Band aus England, die alle Reggae-Tiefs erfolgreich umschifft hat. Mit fast schon uhrwerkmäßiger Regelmäßigkeit gelingen denen immer wieder Nummer-1-Hits. Wenn auch von den Hardcore-Fans als zu kommerziell und kompromissfreudig abgetan, ist UB40 in all den Jahren eine Hitband gewesen. Mit einer nur ihr eigenen Melange aus ursprünglichen Reggae-Beats und poppigen Songstrukturen. Wie zuletzt mit ihrer Adaption von Elvis Presleys Falling in Love with You und Higher Ground, einer Nummer, die nichts zu tun hat mit dem gleichnamigen Stevie Wonder-Titel. Every hour, every day I'm learning more. The more I learn, the less I know about before. The less I know, the more I wanna look around. Digging deep for clues on higher ground. The moon and stars sit well high. Earth and trees beneath the light. The wind blows fragrant lullaby. The cooler night for you. On the wing, the birds fly free. The violin tames and the sea. The flower waits for honeybee. The sunrise waits for life in me. Every hour, every day, I'm learning more. The more I learn, the less I know about people. The less I know, the more I wanna learn. Swim while rivers run. He feels the feast like eyes of fun. Intoxicated dream can come. The loving cup of burning sun. In dreams I'll pray for baby taste. Whispered rain on weary face. Kisses sweet and warm embrace. Another time, another place. Every hour, every day I'm learning more. The more I learn, the less I know. The less I know, the more I want to look around. Digging deep for clues on higher ground. 1993 war das Jahr, in dem der Reggae, oder besser gesagt sein neues, modernes Derivat, der Ragga, oder auch Dancehall genannt, einen abermaligen Boom erlebte. Ragga ist eine auf den Zeitgeist gebrachte Form des Reggae. Er besitzt die Rauheit und Ungeschliffenheit des Hardcore-Hip-Hop, aber auch noch die Geschmeidigkeit und rhythmische Raffinesse des Roots-Reggae. Nur mit dem Unterschied, dass der Ragga noch schneller ist. Aber solche stilistischen Tempoerhöhungen hat es ja immer schon in der Reggae-Geschichte gegeben, Vom ursprünglichen Mento über Ska und Rocksteady zum eigentlichen Reggae. Der Rugger ist also schnell und spritzig, aber er hat auch den Sound der Musikcomputer, seit der Producer Prince Jammy 1985 mit seinem Slang-Tang-Rhythmus die moderne Technologie eingeführt hat. Aber Rugger besitzt auch das Straßenfeeling vom Hip-Hop, sodass sich die tanzwütige Jugend der Welt damit identifizieren und als ihr eigenes, vom Mainstream-Pop-Geschehen abgegrenztes Ding betrachten kann. Rugger oder Dancehall-Reggae hat seinen Ursprung in den Tanzhallen und Hinterhofpartys auf Jamaika, wo sich schon seit den späten 60er Jahren zu den elektrisierenden Rhythmen von sogenannten Dub-Platten Sänger und Toaster mit ihrem Rap-ähnlichen Sprechgesang ein Stelldichein gaben. Diese Tradition ist kultiviert worden in den 80er Jahren, als sich der Reggae wegen des nachlassenden internationalen Interesses in den Underground zurückziehen musste. Eine neue Generation ist dann in der zweiten Hälfte der 80er Jahre damit groß geworden. Und Shabba Ranks, den wir gerade mit dem Sänger Johnny Gill hörten, wurde zum ersten King of Rugger gekrönt. Lange bevor er bei uns in Deutschland Anfang des letzten Jahres mit Mr. Loverman die Hitparaden stürmte. Shabba Ranks folgt im Frühjahr 93 der weiße Kanadier Snow mit seinem Hit Informer und im Sommer war es dann der Jamaikaner Shaggy mit seinem Urwurm O Carolina, der den Rugger einem Mainstream-Publikum nahebrachte. Und auch Sweetie Aries Antwortsong darauf mit dem Titel Are You Fat Man war wochenlang überall zu hören. Can You Read My Mind vom jamaikanischen Veteranen Lieutenant Stitchy gelang wenig später Ähnliches. Und zuletzt waren es Chaka Demus und Pliers, die mit She Don't Let Nobody den Ragger ans Licht der Öffentlichkeit, sprich an den Overground, brachten. Unter aller Demo, I see me prefer. I can't make she vex, I have to solve the matter. I got to make it up and I have to do that proper. No one loneliness fling me pan, no chapter. Tell her room is sorry in a quiet whisper. Jumping on me king size and pull the cover. And all the burn, baby, burn just like wildfire. Shatter every muscle, we hold me together. Burn, baby, burn, you are my desire. Tell me, me no member what really transpires. Yes, you give me the love, you got to appreciate. From the fire start burn, you have to pull your own weight. Make sure we join span our friends. You is the greatest thing to never. Papa, the matter, you're sending strength. That's the man I'm flying to see you from outer strength to. I know Buku Yaga, there's a good end strength to any crisis, any matter. Woman can relate, give her the black, the silver platter. The sign of dying case and all the burn, baby, burn just like wildfire. Shatter every muscle, we hold me together. Burn, baby. Baby burn, you are my desire. Tell me me no member what really transpire. Make up to make up, that's not true. Whenever we part, me have to find somebody new. Boom, salute, love, honor, and tribute to who? The one who never leave me side. When me have the flu, steam fish pan me table. I tell so, and if me talk with the bass, she apply the treble. Tap and pint it, in other words, baby. Love how she step it as a militant rebel. That is why the band can sing. Man, me comfortable, and you coulda never left me stable. So me all a burn, baby, burn just like a wildfire. Shatter every muscle, we hold me together. Burn, baby, burn, you are my desire. Tell me, me no member what really transpire. If I am wrong, me surrender. Woman in my life, you bring joy and splendor. Wouldn't change you for the world, me love her name Brenda. She's a special girl, no mix up and blender. Well then, out of all of them, I she me prefer. I can't make she vex, I have to solve the matter. I have to make it up, I got to do that proper. No one loneliness fling me pan, no cha-cha. So me tell the room is sorry in a quiet whisper. Jumping on me king's eyes, I'm full the cover. And I love her, baby, burn just like wildfire. Shatter every muscle, we hold me together. Burn, baby, burn, you are my desire. Tell me, me no member what really transpire. Yes, you give me the love, I got to appreciate. From the fire start. Buju Banton, möglicherweise der nächste Ragga-Star, der 1994 den internationalen Durchbruch schaffen könnte. Aber fragen wir zunächst einen Spezialisten nach dem Ragga-Boom des letzten Jahres. Seit den 80er Jahren beobachtet Gerd Gummersbach die Szene genauestens. Er betreibt ein Ragga-Soundsystem und bringt den Interessierten Land auf Land ab den Sound ohne Verfallsdatum nahe. Außerdem betreibt er einen der ganz wenigen Reggae-Spezialplattenläden in Deutschland. Reggae ist eigentlich eine Konstante, die seit ca. 30 Jahren halt, naja, phasenweise oder über die meiste Zeit halt im Underground halt eine relativ lebendige Existenz führt. Der Reggae-Boom hing wohl an ein paar Hits, die weltweit in die Charts kamen, namentlich halt Snow mit Informer und Shaggy mit O Carolina. Alles auf der Basis von sehr alten Rhythms, also Rhythmusgefügen, die aber einen großen Anteil halt an Gag-Charakter haben. Heißt, es waren eigentlich so Überfliegerstücke, die mit dem, was im aktuellen Reggae in Jamaika und in den Staaten passiert, wenig zu tun haben. Gibt es sowas wie eine Verbindung von Ragga mit Reggae? Da Reggae in den Staaten seit ungefähr Mitte vorigen Jahres einen großen Boom erlebt, was dazu führt, dass amerikanische Plattenfirmen sehr viele Leute unter Vertrag nehmen und veröffentlichen, gibt es eine Entwicklung im Hip-Hop, die sich auf Reggae zubewegt. Wobei man sagen kann, dass es ja im Hip-Hop schon einige Leute gibt, die aus Jamaika stammen, bisher nur Hip-Hop gemacht haben, zum Beispiel Heavy D, zum Beispiel Rakim, die halt langsam mit Reggae oder vom Charakter her rein Reggae-Produktion um die Ecke kommen. Was sind das eigentlich für Leute, die heute Reggae und Ragga hören? Ja, setzt sich eigentlich zusammen aus Leuten, die grundsätzlich halt Underground-Musik hören und die harte Sounds hören wollen und natürlich eben halt der kleinen, eingefleischten Reggae-Gemeinde. da Reggae nach wie vor keinen Clubstatus hat, beziehungsweise auch keinen Hipness-Charakter, wird es von sämtlichen Clubbern gemieden wie die Pest. Ist das möglicherweise so, dass das Publikum gespalten ist in solche, die nur den Roots-Reggae und solche, die ausschließlich den Ragga favorisieren? Ja, den gibt's, wobei ich in letzter Zeit den Eindruck habe, dass die Ignoranz, also oder andersrum, die Ignoranz war bisher eine beidseitige. Oder bis Mitte vorigen Jahres, das heißt, Leute, die Roots gehört haben, haben nur Roots gehört und Leute, die Dancehall gehört haben, haben strikt nur Dancehall gehört. Es gibt aber seit Mitte vorigen Jahres im Dancehall-Reggae eine Tendenz mit alten, zum Beispiel Studio One Rhythms, die durchaus schon ihre 20, 25 Jahre auf dem Puckel haben, zu arbeiten. Das führt wiederum bei den Dancehall-Leuten zu einem verstärkten Interesse an den Wurzeln, sprich an den Originalstücken. Beschäftigung, da setzt halt ein mit Roots Reggae. Auf der anderen Seite, Leute, die Roots Reggae hören, kannst du nicht mit einem Dancehall-Stück kommen. Die Roots-Leute lehnen in der Regel, man sollte es nicht so verallgemeinern, aber in der Regel alles ab, was computerized ist. Und Reggae ist halt seit 1985 und Jammys Slang-Tang-Rhythm computerized. Was bevorzugen die Käufer von Reggae-Platten? Vinyl oder CDs? In meinem Laden wird Vinyl gepflegt und es gibt insofern auch einen absoluten Käuferschwerpunkt für Vinyl, wobei die Reggae-Leute das Glück haben, in einem Genre zu Hause zu sein, in dem es im Gegensatz zu vielen anderen Genres noch unglaublich viele Dinge auf Vinyl gibt. Mhm. Es gibt einen blühenden Markt mit Single-Neuheiten. Es gibt 12 Monate im Jahr Unmengen an neuen Maxis. Es gibt LPs, alles kein Problem. Und wie beurteilt Gerd Gummersbach die Veröffentlichungspolitik der hiesigen großen Plattenfirmen? Erstens würde ich sagen, die deutsche Plattenindustrie als Satellitenstationen eben halt amerikanischer und englischer Mutterschiffe sind hier in Deutschland grundsätzlich so besetzt, dass sie vom Repertoire, was ihnen zur Verfügung steht, keine Ahnung haben. Reggae ist darüber hinaus ein Bereich, mit dem sich innerhalb der Plattenfirmen niemand beschäftigt, was dann dazu führt, dass man munter Compilations Zusammenstücke, auf denen zwei gute und 12 vollkommen abgehangene, uninteressante, schlechte weitere Stücke sind. Heißt das, dass Leute, die ausschließlich die von den großen Plattenfirmen veröffentlichten Platten kaufen, die weiteren Entwicklungen gar nicht mitbekommen? Der ist dann sehr schlecht beraten, ja. Also Reggae ist ein reiner Importmarkt und wird es meiner Ansicht nach unten bleiben. Welche neuen Entwicklungen hat dann Otto Normalkäufer gar nicht mitbekommen? Welche neuen wichtigen Acts hat den überhaupt nicht erreicht? Es gab 93 einige Newcomer, namentlich Terra Fabulous, dann aus dem Umkreis von Bujubanden, wie Bujubanden sowieso vom Stil her halt Vorbild war für viele, die 93 rauskamen, wie zum Beispiel Megabanden, da ist der Name halt auch schon Programm, Jixi King und Lady Saw, ein weiblicher DJ, deren Spezialität es war, in die Männerdomäne der Slackness-Lyrics einzudringen und da wiederum Maßstäbe zu setzen in Größe und Breite, die bisher von keinem Mann so im Text gebracht wurden. An dieser Stelle sollte man etwas zu Slackness sagen, ein Wort, das häufig gerne im Zusammenhang mit Ragga und Dancehall gebraucht wird. Sehr viele der Texte sind obszön, ja auch teilweise hart an der Grenze zum Sexismus. Das wird mit dem Terminus Slackness umschrieben. Wobei sich allerdings nur solche Leute darüber aufregen, die nicht wissen, dass derartig zotige Texte immer schon zur Musikkultur der Schwarzen gehört haben. Und hier kommt die bereits angesprochene Lady Saw, die erste weibliche Antwort auf Shabarangs und Konsorten. Watch this. Looking back over the years, I know I shed some tears. Cause being a virgin and ain't taking a man in those damn weird. But now I get to love it so. Oh, oh, baby. I'm sitting on the jam and I won't let go. That's why me ball in a bed. girl, you bad. No fi skin properly cover up on your man's lab. Then again, you are the wickedest thing. When you walk your man, you get all the ratings. Fi walk a man these few last days is very hard. Competition is deep and him we take you off guard, girl. So look, fi take the 9-inch steel or else a murder. Somebody a go dead pon them knees. Begging and bawling, say please let me be. No bother with that girl, she don't pan the steel again. In a bed, girl, you bad. No fi skin properly cover up on your man's lab. Then again, you are the wickedest thing. When you walk your man, you get all the ratings. Before a man flop me in a me bed, me spread me legs apart and skin out for me head position. Make him fling in the sledge. Wind up and down and cheat the body. Eddie Murphy, come now. I raise one and we are dead. Me say, looking back over the years, I know I shed some tears a whole lot. Cause being a virgin and then taking a man in those damn weird. But now I get to love it so. Oh, oh, baby, I'm sitting on the jam and I won't let go. That's why me say, in a bed, girl, you bad. No fi skin properly cover up on your man's lab. Then again, you are the wickedest thing. When you walk your man, you get all the ratings. Who no know a man see? No for them love fi chat. If you bad in a bed, a love ball. Say he had no play, no hero. Don't make him strike you from back. I love me pussy and fat. The catash then position and sit down from the top, girl. In a bed, you know you bad. No fi skin properly cover up on your man's lab. But then again, you are the wickedest thing. Cause when you walk your man, you get all the ratings. Me say, looking back over the years, I know I shed some tears only. Cause being a virgin and they taking a man, you know, some word. But now I get to love it so. Oh, oh, baby. Das Zentrum der Ragga- und Dancehall-Szene hat sich in den letzten Jahren vom wirtschaftlich immer mehr daniederliegenden Jamaika nordwärts verlagert. Aus Miami und dem umliegenden Südflorida kommen mittlerweile die entscheidenden Impulse. Das hat eigentlich schon Ende der 70er Jahre angefangen, als sich Bob Marley in Miami niederließ. Doch im Zuge des Aufstiegs von Ragga und Dancehall hat sich hier sowas wie eine Metropole gebildet und so findet man denn auch zwischen West Palm Beach und Key West mehr Reggae-Ragga-Clubs und Tanzsäle als irgendwo sonst auf der Welt. Um nur die wichtigsten zu nennen und Florida-Reisenden zu empfehlen, in West Palm Beach das Respectable und Watersway Café, Mombasa Bay in Fort Lauderdale, in Deerfield Beach das Ambassador, in Miami selbst Hungry Sailor und das Shuckers oder auf Lime Cay der Club One. Und nicht zu vergessen das renovierte Cameo Theater an der South Beach, dessen 1350 Plätze nahezu jeden Abend ausverkauft sind, wenn dort die Top-Acts auftreten. Was die speziellen Radiosender anbelangt, so kann man, wenn man im Auto durch den Süden Floridas fährt, von einer lokalen Reggae-Station ohne Unterbrechung auf die nächste schalten. Und auch Studios, also die Produktionsstätten für Platten und CDs, sind dort in den letzten Jahren in großer Zahl installiert worden. Eine Zeitung in Miami hat kürzlich eine Schätzung gewagt, nach der ein Viertel der rund 4 Millionen Einwohner Südfloridas Reggae- oder aber Ragga-Fans sind. Und die rekrutieren sich längst nicht nur unter den jamaikanischen Einwanderern, sondern aus allen dort ansässigen Rassen, Latinos genauso wie weiße Einwohner. Kein Wunder, dass sich in einer solchen Ambiente immer mehr neue, hierzulande noch völlig unbekannte Gruppen und Künstler in den Vordergrund schieben. Darunter der Sänger und Songwriter Screwdriver, oder aber die neueste und jüngste Entdeckung in Florida, der erst 14-jährige Kashif Lindo, Sohn des berühmten jamaikanischen Produzenten und Keyboarders Willie Lindo, der kürzlich in einem Interview sagte, all die großen Plattenfirmen sollten sich mehr auf diese Region konzentrieren, denn hier wimmelt es nur so von Talenten. Und nachdem die großen US-Major-Companies inzwischen nahezu alles der Ragga-Szene unter Vertrag genommen haben, von denen ihre deutsche Dependancen leider nur das übernehmen, was in die US-Top Ten kommt, werden die sicher Miami und Südflorida bald als neues Betätigungsfeld vereinnahmen. Auch die neue Fernsehstation Caribbean Satellite Network, kurz CSN, die rund um die Uhr Videos mit Reggae und Ragga, aber auch mit anderer karibischer Musik in den karibischen Raum ausstrahlt, hat sich Miami als Standort ausgeguckt, Denn, so sagte ihr jamaikanischer Direktor, hier ist wirklich das Zentrum des Geschehens. Und wo das Zentrum der Action ist, da ist auch Chris Blackwell, der Bob Marley-Produzent und Gründer des legendären Plattenlabels Island, nicht weit. An der South Beach hat er ein Studio aufgemacht, wo derzeit eine neue Platte von Grace Jones entsteht. Die Stars der Miami-Szene jedoch sind die schwergewichtigen Musiker von Inner Circle, eine Band, die zur alten Garde des Roots-Reggae gehörte und als Backup-Combo für den verstorbenen Sänger Jacob Miller begann, aber jetzt in den beiden letzten Jahren mit ihren Songs Sweat, A La La La Song und Bad Boys weltweite Mega-Hits landete. Hear them say, dreadlocks can't live in a tenement. Dreadlocks can't live in a tenement, yeah. Dreadlocks can't live in a tenement, yeah. Too much su-su-su-su-su-su, too much watchy-watchy. Too much su-su-su-su-su-su, too much watchy-watchy, yeah. Dreadlocks can't live in a tenement, yeah. Dreadlocks can't live in a tenement, yeah. Too much su-su-su-su-su-su, too much watchy-watchy. Too much su-su-su-su-su-su, too much watchy-watchy, yeah. Dreadlocks can't live in privacy. Anything him do, old nigga see. Too much watchy, watchy, watchy. Too much su su su su su. Too much watchy, watchy, watchy. Too much su su su su su. Dreadlocks can smoke and pipe in peace. Too much informers and too much beats. Too much watchy, watchy, watchy. Too much su su su su su. Too much watchy, watchy, watchy. Too much su su su su su. Dreadlocks can live in a tenement yard. Dreadlocks can't live in a tenement yard. Can't penetrate in a tenement yard. Can't penetrate in a tenement yard. Skip, skip, ah, ah, ah, ah. Dreadlocks can't live in a tenement yard. Dreadlocks can't live in a tenement yard. Too much su su su su su su. Too much watchy watchy wa. Too much su su su su su su. Too much watchy watchy wa. Dreadlocks can't penetrate the rain man. All he might do is sell Jaja land. Too much watchy watchy watchy. Too much su su su su. Can't penetrate in a tenement yard. Can't penetrate in a tenement yard. Dreadlocks can't lick him pipe in peace. Too much informers and too much beers. Too much watchy watchy watchy. Too much su su su su. Das war einmal Inner Circle, so wie sie wohl die wenigsten kennen. Von 1976 mit Sänger Jacob Miller und Tenement Yard. Im Zuge des wiedererwachten Interesses an Reggae hat auch eine frühe Form dieser Musik, nämlich der Ska, neuen Auftrieb bekommen. Ende der 60er Jahre hatte dieser Ska ja schon mal in England ein Revival mit Bands wie Madness, den Selectors oder den Specials. Bekannt auch unter dem Namen Two-Tone Ska, benannt nach dem Plattenlabel, das dieses Revival damals ausgelöst hat. In dieser Periode sind auch die meisten Musiker groß geworden, die heute wieder mit Lust und Engagement dem schrägen Ska-Beat zwischen Japan, USA, England und Deutschland frönen. So auch der Kölner Bassist und Leader der Gruppe Banana Peel Slickers, Andreas Schulte alias Winston Friday. Ska ist eine tiefe Wurzel meiner Kindheit. Das ist die erste Musik gewesen, die den identifikatorischen Aspekt innehatte. So als ich 13 war oder 14, da gab es dann so die Specials, die hier in Deutschland auf einmal gerade bekannt wurden. Und das ist so die erste Musik, die mich richtig geprägt hat. Und da bin ich auch Zeit meines Lebens nie los davon gekommen und habe irgendwann dann gedacht, das müsste ich selber spielen und das habe ich getan. Was ist so faszinierend an Ska? Da gibt es mehrere Sachen. Also einmal ist halt extrem tanzbar und macht einfach Spaß zu spielen. Es macht auch Spaß zu sehen, wie die Leute vor der Bühne den Spaß entwickeln. Und zum Zweiten hat man halt noch immer diesen multikulturellen Aspekt dabei, der Sache noch so einen gewissen Anspruch gibt. Ja, es hat insofern was mit Nostalgie zu tun, als dass man halt nicht davon loskommt, wie ich schon sagte. Also es ist so Relikt meiner Kindheit und insofern hat es natürlich was mit Nostalgie zu tun. Es ist aber halt auch so, dass ich versuche halt da neue Aspekte reinzubringen. Das klappt natürlich nicht so, wie man sich das vorstellt. Der Anachronismus Ska ist nicht so leicht zu überwinden, aber es muss schon Ziel sein, da was Zeitgenössisches draus zu machen. Leider spielt halt immer Nostalgie mit. Haben Musiker, die heute Ska spielen, Vorbilder in der ursprünglichen Ska-Musik der 60er Jahre? Natürlich habe ich Vorbilder. Also die Specials, da werde ich nie von loskommen. Also ich kann die ganzen Klamotten rauf und runter spielen und die berühren mich auch jedes Mal wieder. Und ja, die Skatelites sind halt die Urväter des Ska. Das ist aber nicht mehr so der Sound, der halt zu 1990 passt. Und dann gibt es auch jetzt so in den 90ern gibt es so ein paar Bands, die ich ganz spaßig finde. Da sind halt zum Beispiel diese Maroon Town, die halt Funk und auch Rap und Hip-Hop halt zum Ska bringen. Und auch so Bands wie die Trojans, die halt auch diesen multikulturellen Aspekt haben und so ein bisschen Folklore mit dem Ska verbinden. Das sind schon so spannende Sachen, die es da schaffen, irgendwie zeitgenössischen Ska zu spielen. Das sind Sachen, die mich beeinflussen, ja. Existiert so etwas wie eine spezielle deutsche Ska-Szene? Ja, es gibt sogar eine sehr rege Ska-Szene. Die ist nicht besonders groß, aber sehr kommunikativ. Ich denke mal, es gibt in Deutschland so 20 Bands, die halt mehr oder minder erfolgreich sich so durch die Lande schlagen. Die klingen alle ähnlich, deshalb gibt es auch so den Begriff des Deutsch-Ska, der so immer diesen hammerartigen Offbeat beinhaltet. Ja, die Szene ist insofern gut organisiert, als dass die Bands sich fast alle untereinander kennen und auch hier und da mal zusammenarbeiten und die eine Band organisiert das Konzert in der Stadt und die andere dann da. Und letztendlich gibt es halt immer noch die Busters, dieses deutsche Ska-Flaggschiff, die es geschafft haben, aus dem Ska herauszutreten und jetzt ein sehr junges Publikum ansprechen und eigentlich mehr Popmusik machen. Also die haben irgendwie, sind aus dieser Nische herausgetreten, eigentlich aus der Ska-Szene. Welcher Typus von Hörern begeistert sich eigentlich für Ska? Also eigentlich alle. Also so vom 18-jährigen Erstsemester, der einfach auf der Uni fehlte Spaß haben will, bis hin zu älterem Publikum und auch Teenagern. Und natürlich traditionell halt so hat man halt immer 5% Skinheads im Publikum. Es gibt Missionare im Publikum, so, ne? Also die sind auch dann gute Bekannte der Bands und mit denen geht man nach dem Konzert einen trinken. Die halt, ja, die leben für den Kram, ne? Also ich meine, damit lässt sich halt keine müde Mark verdienen, aber so, die hängen mit ihren Gedanken dran und die kommen auch immer wieder und mit denen kann man auch fast über gar nichts anderes reden als über Ska-Musik. Die gibt's natürlich. Und das sind dann auch zum größten Teil die Skins, die im Publikum sind. Ansonsten, das Publikum, würde ich sagen, will eher einfach Spaß haben und lustige Tanzmusik hören. Ein bisschen trinken und schwitzen. Skinheads sind ja schon seit den 60er Jahren eng mit der Ska-Szene verbunden. Also aus eigener Erfahrung kann ich sagen, dass ich mit Skinheads überhaupt keine Probleme habe, weil die ja doch immer als rechts verschrien sind, wobei Skins ursprünglich natürlich nicht rechts sind, sondern Kinder der englischen Arbeiterbewegung. Die Erfahrung, die ich gemacht habe, beschränkt sich darauf, dass sie einfach nur Spaß haben wollen und Ska-Fans sind und mit Politik auch nichts am Hut haben wollen. Die eigentlichen Skinheads, die nennen sich auch Skinheads und die haben zum größten Teil noch einen halben Zentimeter Haare auf dem Kopf und die unterscheiden sich von den sogenannten Boneheads und das sind die, die in den Tagesthemen dann immer auffallen und als rechts nicht verschrien sind, sondern die sind es dann wohl auch. Und so wie ich es mitkriege, sagt man auch sehr gerne Ostglatzen, also im Osten ist es wohl ein bisschen ausgeprägter als hier. Apropos keine müde Mark verdienen, passiert Ska im Underground, wo nicht auf den kommerziellen Erfolg geschielt wird? Was heißt keine müde Mark mitverdienen? Also man kann nicht davon leben. Man kann sich natürlich mit so einer Kapelle so ein kleines Zubrot verdienen. Also die Busters haben mir gezeigt, dass man vielleicht sogar auch davon leben kann. Aber die anderen Bands, die dümpeln halt so in der Gegend rum. Die Szene selber schert sich nicht um kommerziellen Erfolg. Das, was aus den Fanzines immer hervorgeht, ist, da ist das Kommerzielle sowieso eher verpönt. Aber eigentlich müsste man auch sagen, dass das Ska schon die Möglichkeit hat, an eine größere Öffentlichkeit zu gelangen, weil dieser, ich weiß gar nicht, wie er heißt, aber diese Single-Auskopplung von dem Grönemeyer, von dessen letzter LP, die auch um Nazi-Kram textlich ging, die hat Airplay ohne Ende gehabt. Also die ist bestimmt bei 100 Mal im Radio gelaufen. Und die Leute realisieren nicht, dass es Ska ist. Aber sobald der Name dabei ist, haben auch die Radiomenschen die Möglichkeit, das einzusetzen. Spielen die Banana Peel Slickers eigentlich den alten Ska nach oder versucht ihr etwas Neues, Eigenes daraus zu entwickeln? Ne, wir versuchen natürlich auch, so zeitgenössisch wie möglich zu spielen. Wir haben zwar auch die ein oder andere Coverversion im Programm, aber versuchen die halt mit unser Stil ist vielleicht etwas hochtrabend, aber wir versuchen die schon in eigener Weise zu interpretieren und da sind halt schon eine Menge Rock-Einflüsse dabei. Wir haben auch mal versucht, den ganzen Kram mit Rap etwas aufzulockern, aber das klappt noch nicht so. Man muss der Band einfach ein bisschen mehr Zeit geben und dann vielleicht haut es ja irgendwann hin. Aber es muss schon, wie gesagt, das Ziel sein, diesen Anachronismus zu überwinden. Ist das Wort Anachronismus jetzt abwertend gemeint? Ja, also ich weiß nicht, man kann sich doch beeinflussen lassen von einer Sache und die sehr schätzen und so versuchen, die in diese Zeit zu tragen, sodass man auch heute wieder Leute damit beeindrucken kann. Weil wenn ich mich ewig auf diesen Anachronismus einlasse, dann kann ich mich nicht bewegen und ich habe keine Lust, in 10 Jahren immer noch dieselbe Musik zu spielen. Also es ist was mich prägt, aber ich möchte damit arbeiten und es weiterentwickeln. Weiterentwickeln vielleicht in Richtung Ragger oder Reggae? Also es ist egal, ob das Reggae ist oder ob da andere Einflüsse reinkommen. Ich möchte es zeitgenössisch machen, wenn Reggae dann wieder zeitgenössisch ist. Im Moment sehe ich Reggae auch als Anachronismus, im Gegensatz zu Ragga beispielsweise. Dann habe ich nichts dagegen, da auch Reggae mit einfließen zu lassen. Und so klingt die Ska-Band unseres Gesprächspartners Winston Friday, die Bananas Peel Slickers, mit einem eigenen Stück Hop Sing. Sie hörten eine Sendung von Rainer Blome.